Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, 10. Juli 97. Nun, ich bin froh, dass mein erster dramatischer Auftritt nach vollen 10 Jahren deinen Beifall hat. Wenn mir meine Gesundheit nur leidlich günstig ist, so will ich ihn durch das, was nachfolgt, noch besser zu verdienen suchen. Es ist schon viel gewonnen, dass ich nur aus meinen alten Unarten großenteils glücklich heraus bin und dass ich bei dieser Krise doch noch das Gute aus der alten Epoche gerettet habe. Aber der Stoff, an dem ich meine neu aufgelebten dramatischen Kräfte versucht habe, ist in der Tat abschreckend, und mit einer sauren Arbeit muss ich den Leichtsinn büßen, der mich bei der Wahl geleitet hat. Du glaubst nicht, was es einem armen Schelm von Poeten in meiner abgeschiedenen, von allem Weltlauf getrennten Lage kostet, eine solche fremdartige und wilde Masse zu bewegen und eine so dürre Staatsaktion in eine menschliche Handlung umzuschaffen. Vor einem Jahr kann der Wallenstein nicht fertig sein. In diesem Frühjahr und Sommer habe ich ganze Monate verloren. Der Almanach wird mich auch noch bis zum September beschäftigen und im Winter rückt das Geschäft langsam fort. Indessen will ich's möglich zu machen suchen, vor dem Eintritt des Winters zu euch zu kommen, wenn's auch nur auf 3 Wochen wäre. Hier etwas zur Unterhaltung. Wenn dir diese Art gefällt, so kann ich das halbe Dutzend voll machen, denn die Nation hat wirklich etwas Poetisches. Dein S.